Du wolltest mich deinen Mund nicht küssen lassen, Johanna. Öffne deine Augen, erhebe deine Augen wieder, Johanna. Warum siehst du mich nicht an? Hast du Furcht vor mir? Du hast mich verschmäht, Johanna. Du hast schmähliche Worte gegen mich gesagt. Du hast mich wie eine Dirne, wie eine Mädchen behandelt.